Nee, sie hat 90% des Films keine eigene Agenda. Ganz am Schluss, ja, wenn sie versucht, genau, da rauszukommen. Ja, dann ja. Adoleszenz. Ach, wir wohnen ihr beim Erwachsenwerden bei und sie muss mit der Bösartigkeit der Welt konfrontiert werden, um erwachsen zu werden. Ja, sie muss als 28-Jährige. Sie muss diesen aus der sie muss schnibitschen. Sie muss diesen aus der Traummoment erleben. Die Würde des Menschen ist getroffen, wenn der konkrete Mensch zum Ding degradiert wird, das total erfasst, abgeschossen, registriert, liquidiert und so weiter werden kann. Der Film verletzt in eklatanter Weise die Würde des Menschen. Der Film besteht aus einer Aneinanderreihung von Brutalitäten grausamster Art, die an Menschen verübt werden. Die wenigen Zwischenhandlungen, in denen Brutalitäten geschildert werden, dienen lediglich dazu, die Darstellung der Gewaltszenen erneut vorzubereiten bzw. die Darstellung der Gewaltakte plausibel zu machen. Der Inhalt des Films ist systematisch auf das genüssliche Ausmalen von Tötungsmethoden ausgerichtet. Dabei wird kaum eine Scheußlichkeit ausgelassen, zu deren Erfindung das menschliche Gehirn in der Lage ist. Der Mensch wird in der oben beschriebenen Weise zum Objekt degradiert, an dem die unterschiedlichsten Tötungs- und Vernichtungsmethoden dargestellt werden können, was die Würde des Menschen in erheblichem Maße verletzt. Der Film ist offenbar geeignet, Kinder und Jugendliche sittlich zu gefährden. Sie hörten die Begründung für die Indizierung des Films Suspiria aus dem Jahr 1983. Der Film ist aus dem Jahr 1977. 1983 wurde er indiziert mit dieser Begründung und vielleicht um noch eine schöne Sache daraus vorzulesen. Für den Betrachter, insbesondere den Jugendlichen, kann aus diesem Film eine sozial-ethische Verwirrung entstehen, da hier Gewalt und Brutalität bis zum Ekelgefühl in Szene gesetzt sind. Haben wir den gleichen Film gesehen? Ja. Wir werden auf jeden Fall darüber reden müssen, wie die FSK früher Filme beurteilt hat. 2014 wurde der Film, über den wir heute reden, vom Index genommen und hat mittlerweile eine Freigabe FSK ab 16. Mhm. Mit der Begründung, dass das Ganze natürlich fantastisch, märchenhaft und so weiter ist. Wir reden über Suspiria von Dario Argento und wir sind immer noch in unserem Horror-Halloween-Monat. Hallo Johannes. Hallo Plur. Ach, ich hoffe, dass es bald zu Ende ist. Du hast ja noch einen weiteren Film für mich. Oh, ich weiß nicht, warum ich mich auf diesen Monat eingelassen habe. Vor allem, weil ich dachte, ich krieg klassische Horrorfilme und nicht einmal das habe ich bekommen, sondern ich habe irgendwelche Kunstkacke in Horrorform bekommen. Aber Suspiria ist ein sehr klassischer Horrorfilm und mit Sicherheit keine Kunstkacke. Was? Worüber wir auch auf jeden Fall noch reden werden. Moment. Wir reden heute über nicht nur über die FSK und über Indizierungen, sondern auch über Hexen, über satanische Rituale, über Dario Argento und über den italienischen Giallo-Horror. Ach, es wird, ey, schnallt euch an, es wird eine Ride. Ich sag's euch. Absolut. Ich muss von vornherein sagen, ich bin Swing State. Oh, ich weiß nicht, ob ich blue oder rot bin. Ich guck mal, wo mich's hintreibt. Ich hoffe, ihr habt den Film auch alle gesehen. Das ist wirklich ein Klassiker, so viel sei gesagt. Also wenn man bei Horrorfilmen mitreden will, sollte man diesen Film einfach allein schon aus kanonischen Gründen geredet haben. Ob das berechtigt ist, darüber werden wir heute diskutieren und vielleicht auch streiten. Mhm. Und ich werde einfach mal loslegen, worum es überhaupt in diesem Film geht. Mhm. Die junge amerikanische Tänzerin Susi reist nach Bielefeld, um dort an einer renommierten Ballettschule zu studieren. Entschuldigung, renommierte Ballettschule. Doch bereits bei ihrer Ankunft wird klar, dass in der Akademie nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Eine andere Schülerin wird brutal ermordet, es regnet Maden von der Decke und der Hund des blinden Pianisten verhält sich ausgesprochen merkwürdig. Susis Mitschülerin Sandra glaubt zudem, dass die Lehrerinnen die Schule nachts nicht verlassen und irgendwo in dem Gebäude die mysteriöse Oberin der Akademie versteckt ist. Und nur ein paar Aufklärungsschritte weiter liegt die Antwort auf der Hand. Hexen, alte Flüche und ein satanischer Orden mit einer ganz eigenen Agenda. Okay, machen wir uns nichts vor. Diese Handlung ist komplett gaga und auch mit Sicherheit nicht der Grund, warum Suspiria im Laufe der Jahre zu einem der am meisten verehrten Horrorfilme und Kultfilme überhaupt geworden ist. Das liegt an was anderem. Johannes, konntest du dieses andere, beziehungsweise konntest du dieses mehr sehen, das diesen Film auszeichnet? Ich konnte alles sehen. Er hat mir alles gegeben. Er hat mir alle Farben gegeben. Ja. Er hat mir alle Handlungen gegeben. Die Pass auf, wo wir herkommen. Ich habe Johannes vor 2 Wochen einen der meiner Meinung nach gruseligsten Filme unserer Zeit gegeben, nämlich Skinamarink. Mhm. Und Johannes hat gesagt, ach, oh, das war jetzt so ein bisschen ruhig und minimalistisch. Und dann habe ich gesagt, okay, du willst Farben? Du willst Töne? du willst schreien, dann gebe ich dir den jetzt. Und dieser Film ist wirklich das genaue Gegenteil von Skinamarink. Dieser Film ist laut. Dieser Film schreit dich an. Dieser Film bombardiert dich mit Farben und dieser Film ist enervierend und einfach nur bang auf die Fresse. Ich weiß nicht, ob er enervierend ist. kommt drauf an, auf welche Art und Weise. Horrorfilme können enervierend sein, wenn sie besonders spannungsgeladen sind. Das schafft der Film nicht. Nein, auf so viele Arten und Weisen ist dieser Film enervierend. Nein, er ist nicht spannungsgeladen, er ist auch nicht gruselig. Nein. Aber er macht das, was für mich so die zweite Spur des Horrors ist. Was für mich, neben dem, ich habe jetzt die letzten Folgen immer gesagt, Horror, das Wichtigste ist, dass sie Angst machen. Ja, das hast du letzte Woche bekräftigt. Aber ich finde, es gibt noch diese zweite Spur und die sagt, Horror soll dir einmal so richtig schön die Fresse polieren, dich anschreien und dich wie wild hin und her schütteln. Im besten Sinne des Wortes eine Geisterbahn oder noch besser eine Achterbahn durch eine Geisterbahn oder eine Geisterbahn, die eine Achterbahn gefressen hat. Okay. Und all das, finde ich, hat Suspiria. Das ist ein lauter Film, das ist ein wilder Film, das ist ein total abgehobener Film, aber und es macht so viel Spaß. Auf ganz seltsame Art und Weise ist dieser Film aber zwischendurch trotzdem auch langwierig. Alter, nein, niemals. Doch, total. Du kannst nicht sagen, dass dieser Film langweilig ist. Zwischendurch langwierig, langwierig, was anderes. Langweilig nicht, weil man sich zu sehr aufregt über Dinge. Aber langwierig ein bisschen. Aber es wird die ganze Zeit geschrien, es wird die ganze Zeit gekrischen. Es ist hysterisch und laut, allein die Musik. Ich habe in meinen Notizen jetzt nochmal, als ich so die Struktur aufgeschrieben habe, schreibe ich immer so Stichwörter neben dran. Und ich habe ganz oft geschrieben, laut, Ausrufezeichen, bunt, Ausrufezeichen. Die haben auch es nicht geschafft, das ordentlich zu mixen. Die Musik von Goblin! Und den Ton, den sie später aufgenommen haben, die haben ja am Set kaum Ton verwendet, der am Set aufgenommen wurde, weil auch alle in unterschiedlichen Sprachen gesprochen haben und, und weil das in Italien anscheinend zu der Zeit in Italien anscheinend echt gang und gäbe war, dass man in einem bestimmten Filmbereich einfach gesagt hat, mir egal, was wir am Set aufgenommen haben, wir gehen alle nochmal ins Studio und synchronisieren das nach. Und das ist tatsächlich relativ gut gelungen, muss ich sagen, weil ich nicht durchgängig gesagt habe, ja scheiße, ist das alles schlecht synchronisiert, sondern immer nur so subtil gedacht habe, Moment, spricht der gerade Italienisch oder nicht? Oder was ist da los? Hast du Englisch geguckt? Ich habe Italienisches Original gesehen. Du hast Italienisch geguckt? Ah, ja. Mit Untertiteln. Ich find ja, bei solchen Filmen ist es dann auch, also wo sowieso alles gedubbt ist. Ja, aber das wusste ich vorher. Hättest du mir mal gesagt, Flor, dann hätte ich vielleicht eine Chance auf das Englisch gehabt. Das Geile ist ja, die hatten ja damals wirklich nicht nur bei Suspiria, sondern grundsätzlich bei den italienischen Filmen, vor allem bei den italienischen B-Movies am Set. Ja. Wir haben auch über Spaghetti-Western geredet, wo das auch der Fall war, hatten die ein buntes internationales Potpourri. Ja. Und die haben dann gesagt, okay, damit die Leute wissen, was für Texte sie da überhaupt sprechen, damit sie das vernünftig artikulieren können, lassen wir sie die Texte in ihrer Sprache sprechen. Mhm. Das heißt, es war ein wildes babylonisches Durcheinander am Set und am Schluss gibt es dann halt 10 verschiedene Dub-Versionen, einmal Deutsch, Italienisch, Englisch. Ja. Und ich habe diesen Film tatsächlich am meisten deutsch synchronisiert geguckt und jetzt zum ersten Mal Englisch synchronisiert. Und ich kann mir vorstellen, dass es scheißegal ist, weil sowieso am Studio nochmal eine Schippe draufgesetzt wird. Aber jetzt bin ich gespannt, wie die unterschiedlichen Synchronfassungen sind. Weil zum Beispiel der Taxifahrer am Anfang Deutsch spricht und dann plötzlich Italienisch. Und ich weiß nicht warum, was soll das? Was ist das für eine Entscheidung? Selbst sogar weil sie im Studio waren und dann einfach bewusst entschieden haben, der spricht am Anfang Deutsch und dann plötzlich Italienisch. Ja, natürlich, er ist ein Deutscher, er muss Deutsch sprechen am Anfang. Wenn er dann feststellt, dass er eine Italienerin da sitzt, eine Amerikanerin da sitzen hat, dann fängt er an, Italienisch zu reden. Ja, was ist das? Also im Englischen wechselt er von Deutsch auf Englisch. Ach so, das tut er tatsächlich, okay. Aber um nochmal zum Sound zurückzukommen, Goblin ist legit, ne? Das ist eine richtig geile Prog-Rock-Band aus den 70ern. Ich habe keine Ahnung, aber ja, gerne. Die eine Menge Horrorfilme vertont haben. Mhm. Und eine Menge Horrorfilme sind dank ihnen auch zu Klassikern geworden. Die haben auch die Zombie-Filme gemacht. Ne? Dawn of the Dead, den Zombie-Film-Klassiker von George Romero, haben die auch gemacht. Und die hatten davor schon mit Dario Argento zusammengearbeitet, nämlich bei Profondo Rosso, über den ich vielleicht nachher auch noch kurz reden werde, aus dem Jahr 1975. Und die haben nicht einfach nur Film-Soundtrack gemacht, sondern die haben ein echt geiles Prog-Rock-Programm abgezogen. Mhm. Und die dominieren diesen Film mit ihrem geilen Sound und immer diesem Witsch. Dass du auch gar nicht erst in Frage stellen könntest, worum es geht, damit du von Anfang an weißt, Hexen, Hexen, hier sind überall Hexen. Das ist, der ist so wie dominant, der Soundtrack, dass teilweise egal ist, was die sagen, weil ich wirklich über den Sound den Film nicht verstehe. Also verstehe, aber wiederum nicht verstehe, weil der Film ist einfach, was ist das für eine Story? Das ist keine Story. Nein, überhaupt was, nicht. Was ist das für eine Schule? Das ist keine Schule. Was sind das für Hexen? Das sind doch keine Hexen. Das ist alles völliger Quatsch. Komplett Gaga. Das Geile ist, wie dieses Gaga entstanden ist. Der Weg ist ja so toll. Sie hatten ja ursprünglich, hatte Dario Argento überlegt, das Kinder machen zu lassen. Das sollten Kinder sein. Und das merkt man so oft. Kann er nicht bitte unterhalten. Kann er mir nicht bitte am Anfang eine Tafel hinstellen und sagen, liebe Leute, liebe Zuschauer, damit ihr den Film versteht, bitte stellt euch vor, das sind alles Kinder von 10 Jahren. Und dann kann ich den Film ganz anders sehen. Dann wüsste ich wenigstens, was er will. Dann aber hat er so die 18-jährige Scheiße, was soll das? Die 18-jährigen, 20-jährigen Schauspielerin, die sich dann die Zunge rausstrecken und sagen, bäh, bäh, bäh, bäh, bäh. Vor allem nicht spielerisch die Zunge rausstrecken, sondern wütend. Hast du jemals, selbst als Kind, wütend die Zunge rausgestreckt? Aber so funktionieren Kinder im Horror. Und es ist so eine tolle Entscheidung, weil es zu den Störfeuern gehört, die diesen Film so faszinierend machen, die diesen Film so komplett durch und drüber machen und zu diesem Spaß sorgen. Also genau, diese Schule, es macht überhaupt keinen Sinn, was die in dieser Schule machen. Nein. Dass die da auch wie die da schlafen, auch wie die Lehrerin agieren, ja. auch dass es so ein großes Thema sein soll, dass die Lehrerin nicht nach Hause gehen nachts. So what? Ja. Oh mein Gott, die Lehrerin, ich höre ein gruseliges Schnarchen. Ja, 50-jährige Frauen schnarchen, verdammt nochmal. Ja, genau. Meine Güte, das ist alles, das habe ich alles aufgeschrieben für später, Flo, jetzt. Kann ich am Anfang mit den ganzen idiotischen, das sind, meine Güte, alle 2 Sekunden habe ich eine Entscheidung in diesem Film, die ich absolut in Frage stelle. Jede einzelne Entscheidung. Ja, ja. Mann, ja. Okay, also folgendes. Tee. Erstmal Tee, Flo. Ja, bitte. Wir Tee. Kommen ein bisschen runter. Wir haben jetzt in 12 Minuten, die dieser Podcast schon läuft, oder ein bisschen weniger, haben wir schon die Hälfte des Films niedergemacht. Es ist so wichtig, wenn du Sandra heißt und durch ein Fenster kletterst, um in einen Raum unten drunter zu springen. Du schaust nach unten, wenn du springst. Du guckst nicht geradeaus zur Wand und bist dann vollkommen überrascht, dass da unten Stacheldraht ist. Es ergibt überhaupt keinen Sinn. Ah, vor allem, als diese Szene war mit diesem Stacheldraht, habe ich gedacht, okay, die sieht das doch alles eigentlich. Aber dann fällt einem auf, dass das Lichtkonzept, also sehr kindlich auch irgendwie, ist, sobald es irgendwo blau ist, ist es eigentlich dunkel, aber wir können alles sehen, weil ja ganz viel blau da ist. Und wenn es rot ist, ist Tag. Oder ist das nicht so? Ich, nur mal für den Moment, in dem Moment, wo ich denke, die sieht das doch. Und dann denke ich, nee, die sieht das nicht, das ist ja blau. Also, du verteidigst jetzt nicht wirklich diesen Film. Nein. Also, ich habe versucht, ein Farbkonzept zu finden. Das Farbkonzept ist, im Licht. Farben sind geil. Ja, das stimmt. Das und ist das Farbkonzept. Und Farben, und wie sieht die Szene jetzt am besten aus? Die Szene sieht am besten aus, wenn ich da noch ein knallrotes Licht hinpacke. Die Szene sieht am besten aus, wenn ich da noch ein gruseliges grünes Licht oder ein blaues Licht hinpacke. Und die Grünen sind doch, ich habe gedacht, die Grünen sind die Hexen. Also das ist, Grün ist, steht für die Hexen, die da sind. Und Rot für, weiß ich nicht, die Gefahr. Und Blau für die Nacht. Aber das geht doch auch drunter und drüber. Natürlich geht das drunter und drüber. Es ist kein echtes Konzept. Es ist nur so, dass mein Gehirn sich an irgendwas festhalten muss. Du hast, glaube ich, zu viel dein Gehirn eingeschaltet während dieses Films. Ich finde es, ja, das ist generell ein Problem. Ja. Das Ding ist ja, also dieser Film bringt für mich die richtige Mischung mit aus. Er nimmt sich ernst genug, um nicht eine Parodie zu sein, um nicht eine Selbstparodie zu sein. Ja, okay. Aber er ist auch wild genug und albern genug und steht dabei zu seinen cheesigen Momenten. Ja. Und schämt sich auch nicht dafür. Dieser Film hat diese ganzen Albernheiten, diesen ganzen Kitsch, dieses einfach was komplett daneben ist. Und umarmt es, und das ist halt, ich finde, das ist erstmal große Unterhaltung. Mhm. Es ist einfach Spaß. Es ist bunt, es ist wild, es ist chaotisch, aber es macht so viel Spaß zuzugucken, wie Dario Argento durch diesen Film stolpert. Ja, aber wirklich stolpert. Muss man wirklich sagen. Ich weiß nicht genau, ob ich dafür Spaß als das Wort der Wahl nehmen würde. Ich verstehe es halt nicht, weil ich die ganze Zeit davor sitze und denke, ich will irgendwie, der wollte ja auch einen Film machen und der wollte nicht einfach, also unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, der wollte ja nicht nur so ein so eine, so stelle ich mir eine Wurstfabrik vor. Da kommt alles rein und dann ist gut. Die gute italienische Salami. Er ist, ich glaube, es ist ganz wichtig, um diese Freude zu verstehen, die da drin steckt, muss man verstehen, wie der italienische Film damals funktioniert hat. Oh, okay. Und auch wie Dario Argento funktioniert hat. Okay, das musst du mir jetzt erzählen. Klugscheißen mit Plor. Ich fange mal mit einem Zitat von Lucio Fulci an, auch ein großer Horrorfilmregisseur aus den 70ern. Okay. Der hat gesagt, Alfred Hitchcock ist ein Künstler, der sich für einen Handwerker hält. Dario Argento ist ein Handwerker, der sich für einen Künstler hält. Das ist richtig böse, aber ich glaube, es trifft den Nagel schon ziemlich auf den Kopf. Okay. Und das ist auch gar nicht despektierlich gemeint. Dario Argento war ein Handwerker, ja. Aber Dario Argento war ein Handwerker, der damals im italienischen Kino mit den Möglichkeiten, die das italienische Kino zu der damaligen Zeit hat, gearbeitet hat. Ja. Und das heißt vor allem Knaupen. Weißt du, was Knaupen bedeutet? Nein. Ist das so ein Begriff? Knaupen, ich komme aus dem Saarland. Ja. Im Saarland heißt Knaupen, wenn du ein Kabel hast, das da irgendwie komisch aus der Wand rausguckt und du hast ein anderes Kabel und du weißt, die müssen zusammengebracht werden. Ja. Und wenn du dann anfängst, irgendwelchen Mist zu machen, ohne ein Experte zu sein, das irgendwie zusammenzulöten, okay. Aber am Schluss brennt das Licht und es sieht total bekloppt aus und du machst da noch ein bisschen Zement drüber, damit man es nicht sieht, das ist geknaubt. Okay. Wenn irgendwelche komischen Sachen von irgendeinem Laien gemacht werden, sodass sie funktionieren, aber jeder Experte würde sich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, das ist geknaubt. Mhm. Und das haben die Italiener damals viel gemacht. Ja, das trifft den Film ganz gut. Und haben damit aber auch wirklich großartige Filme gemacht. Okay. Und Dario Argento ist ja jemand, der aus der Filmkritik kommt. Ach so. Wie so viele Filmemacher im 20. Jahrhundert, der für Tageszeitungen Filmkritik geschrieben hat und der dann als Drehbuchautor angefangen hat, er hat dann Spiel mir das Lied vom Tod, 1968 hat er mitgearbeitet. Oh. Da war er zusammen mit Bernardo Bertolucci am Drehbuch beteiligt. Krass. Und in Italien gibt es diese, und das finde ich, das liebe ich für das italienische Kino zur damaligen Zeit, diese Unterscheidung zwischen der Hochkultur und der Trivialkultur oder wie auch immer man es nennen will, gibt es da nicht so, sondern du hast ständig irgendwie Leute, die versuchen mit diesem Palpigen mehr zu machen, zum Beispiel Sergio Leone. Der hat Western gedreht, die ziemlich brutal waren, die eigentlich ziemlich alberne Geschichten waren über Rache und über ganz typische Rachegeschichten, wie man sie schon tausendmal gehört hat, hat die dann aber sehr operettenhaft inszeniert und hat damit versucht, irgendwie groß mehr Kunst zu machen, so irgendwie transzendieren das Ganze. Ja. Und das haben die Italiener viel gemacht. So die großen Genres der Italiener, das waren der Giallo-Horror, zu dem ich gleich komme, der Italo-Western, und dann aber auch sowas wie diese Polizeifilme, die Poliziscotti. Okay. Und das waren alles Filme, die eigentlich so Pulp waren, B-Movies. Aber die besten Regisseure der damaligen Zeit, die haben immer versucht, da mehr rauszuholen und immer ein bisschen mehr Kunst rauszumachen. Und dadurch hast du immer so eine schräge Mischung aus, oh, da gibt es irgendwie einen Anspruch, der drüber ist. Ja. Und gleichzeitig, Gott, ist das Schrott. Oder Gott, ist das albern. Und Dario Argento war einer. Es ist mit Mario Bava, der große Giallo-Regisseur. Das war quasi so eine Art, das war ein guter Freund von Dario Argentos Vater. Und der Produzent dieses Films ist. Genau. Und das war deswegen, weil, wie hieß er, Onkel Bava wurde er genannt. Und Mario Bava ist der Mitbegründer vom Giallo-Horror. Ja, okay. Genau, und dadurch war Dario Argento da voll drin. Und ich glaube, ich muss jetzt einmal diesen Bogen schlagen zum Giallo. Nämlich das ist das, wo wir herkommen. Ja. Das ist der Giallo-Horror. Und Dario Argento war, bevor er diesen Film gemacht hat, war er einer der angesehenen Giallo-Regisseure. Und Giallo ist ein echtes Thema für sich. Mm. Jetzt musst du irgendeinen Jingle spielen, weil ich jetzt anfange, jetzt klug zu scheißen. I'm way ahead of you. Was ist Giallo-Horror? Du kennst Giallo, du kanntest Giallo nicht vor diesem Film, ne? Ich habe den Begriff aus deinem Mund immer mal gehört, aber immer genickt und gelächelt. Ansonsten wusste ich nichts. Das Ding ist ja, mein Weg zum Giallo ist über Suspiria gekommen. Mm. Der erste, Giallo habe ich zum ersten Mal gehört, als ich Suspiria geguckt habe. Und Suspiria habe ich geguckt, weil Stephen King himself in einer Videodoku-Reihe, die heißt This is Horror, die lief auf MTV Anfang der 90er, Suspiria als einen der großen Horrorfilme von damals präsentiert hat und gesagt hat, den muss man sehen. Und deswegen habe ich Suspiria geguckt und habe gedacht, Alter, geil. Und dann habe ich gelesen, es gibt Giallo, das ist ein Genre, und da gibt es noch ganz viele Filme so. Und dann dachte ich, Alter, geil. Und dann habe ich angefangen, mir so ein, zwei Giallos angeguckt, anzugucken und dachte, Alter, langweilig. Und war tierisch enttäuscht, ja, dass die Filme halt nicht so sind wie dieser. Es liegt vor allem daran, dass sie nicht fantastisch sind eigentlich, oder? Genau. Giallo-Horrorfilme sind eigentlich nichts anderes als eine Weiterentwicklung von den deutschen Edgar-Wallace-Filmen. Hm. Und man kann noch so viel kommen mit Hitchcock-Einflüsse, mit Gothic-Novel, Gothic-Horror-Einflüssen und so weiter. Aber vor allem sind Giallo-Filme aus diesen Edgar-Wallace-Filmen entstanden. Hm. Und die habt ihr alle bestimmt schon mal gesehen. Die typischen Edgar-Wallace-Filme, ja, in den Whodunit-Filme. Richtig klassische Whodunit-Thriller, die nur ein bisschen brutaler sind als die Whodunit-Krimis von Sherlock Holmes und so weiter. Aber es geht darum, großer Landsitz, viele Menschen, jemand wird umgebracht, noch jemand wird umgebracht, alle sind verdächtig. Klaus Kinski läuft durchs Bild und guckt dabei griesgrämig und ist nie der Mörder. Alle halten immer Klaus Kinski für den Mörder, weil der immer den schrägen Butler spielt, aber der ist es nie. Und der Mörder ist meistens gezeigt aus der POV, mit irgendwelchen Handschuhen oder mit irgendwelchen Masken. Deswegen heißen diese Filme auch so wie der Mönch mit der Peitsche, der Frosch mit den Handschuhen und so weiter. Und am Schluss wird halt aufgeklärt, wer der Mörder ist. Das war ein Bild, der Frosch mit den Handschuhen sehen. Das waren die Edgar-Wallace-Filme aus den 60ern. Naja, Giallo hat aber dann doch noch ein bisschen auf 11 gedreht, oder? Also ich meine, die haben ja dann den Slasher mit reingehauen. Nee, der Slasher kam dann später. Giallo, die Italiener haben dann gesagt, oh, das ist ganz nett. Da fehlt ja Blut, da fehlen Titten. Genau. Da fehlt Sex und da fehlt alles, was einen guten Horror-Thriller ausmacht, und haben das dann reingeworfen. Und so sind die Giallos entstanden. Und die berühmtesten Giallos waren vor allem die von Mario Bava damals. Zum Beispiel La Ragazza che sapeva troppo, das Mädchen, das zu viel wusste, oder Blutige Seide aus den 60ern. Und in den 70ern, wo wir jetzt sind, hat das Genre so langsam angefangen abzubauen, weil unzählige Giallo produziert wurden. Und das liegt einfach daran, dass das Genre war, das funktioniert hat. Und es wurde einer nach dem anderen rausgehauen. Das heißt, wenn man sich Giallo anguckt, ist es so ein Würfelwurf, und zwar eher nicht mit einem W6, sondern eher mit einem W100, ob man einen guten Film erwischt. Oh nein. Und in der Regel erwischt man keinen guten Film. Okay. Ich habe, als ich meine 70er Filmretrospektive gemacht habe, vor einem Jahr oder so, habe ich sehr viele Giallo geguckt und festgestellt, dass ich die meisten Giallo nicht mag. Okay. Weil es halt doch immer so dieselben Filme sind, die halt irgendwie, es geht um Killer. Mhm. Die Identität des Killers wird geheim gehalten. Ja. Mordszenen werden aus der POV des Killers gezeigt. Es gibt sehr gerne dieses Stilmittel, dass Frauen umgebracht werden und dass vor allem auch immer so ein bisschen Sex mitspielt. Leicht bekleidete Frauen, die stranguliert werden und dabei noch so halbnackt in die Kamera hecheln. Oh Gott. Und da ist viel Schrott dabei, und das hat dann auch das Publikum erkannt und es hat halt weniger Interesse dran gehabt, was auch daran hing, dass die Italo-Western zum einen und zum anderen diese Polizeifilme größer wurden in Italien. Ah, okay. Aber eine Zeit lang waren Giallo wirklich das Krasseste, das Geilste, was es im europäischen Horrorfilm gab, und sehr einflussreich. Du hast das Wort Slasher-Film reingeworfen für die Entwicklung des Horrorfilms. Sehr viele Slasher-Film-Regisseure haben gesagt, na klar, wir sind von Giallo inspiriert. Die ganzen amerikanischen Slasher-Filme der frühen 80er Jahre, von Halloween über Mike Myers und so weiter, von Halloween über Nightmare on Elm Street, die haben alle mehr oder weniger Giallo-Einflüsse. Ja. Was aber tatsächlich nicht unbedingt im Giallo der Fall ist, ist dieses krasse Farbkonzept. Das ist das, was Mario Bava gemacht hat. Mhm. Und das war geil. Ja. Und das macht auch die Mario Bava-Filme tendenziell für mich zu den besseren Giallo. Wegen des Farbkonzeptes? Wegen der Farben. Weil einfach, weil nicht Farbkonzept, sondern einfach, das ist das, was dann auch Argento inspiriert hat, dass Farben sehr wild wurden, dass sehr viel mit Farben, mit Bräumen gespielt wurde, dass krasse Bilder gezeigt wurden, die so ein bisschen, ich meine, du bist Wes Anderson-Fan. Ja. Die Wes Anderson wird von seiner Ästhetik auch ein bisschen vom Giallo inspiriert sein. Diese Räume, die so sehr architektonisch inszeniert sind, und du hast die Fugen, die so im Raum verteilt sind, dann eine krasse Farbe da einmal auf dem Boden. Ja, okay. Das war das, was du im Giallo oft hattest. Deswegen würde ich sagen, diese visuellen, das ist das Beste eigentlich am Giallo, diese Bildsprache. Das hattest du vor allem bei Mario Bava und bei Dario Argento. Und deswegen sind das auch die beiden Regisseure, die ich wirklich mag aus dem Genre. Okay. Um vielleicht ganz kurz ein paar Filme reinzuwerfen, die gut sind. Im Blutrausch des Satans, 1971 von Mario Bava, der ist auf dem Index. Sehr fies, sehr prototypischer Giallo, aber sehr gut. Dann gibt es diesen The Child, der ist von Aldo Lado aus dem Jahr 1972. Der ist fast schon eher ein Drama und hat so ein bisschen diesen Mystery-Aspekt. Fast so ein Vorläufer zu Wenn die Gondeln Trauer tragen. Und das ist auch, was ich an Giallo mag, wenn nämlich dieses Übernatürliche mit reinkommt. Deswegen auch Profondo Rosso von Dario Argento ist wahrscheinlich einer meiner liebsten Giallo, zusammen mit Perfume of the Lady in Black von Francesco Barilli aus dem Jahr 1974. Du sagst so, ja, kenne ich, habe ich gesehen. Der so was Surreales mit reinbringt und dann fast schon so lynchesk ist. Das sind Cialli, die ich mag. Den typischen Cialo mag ich nicht. Und Suspiria ist auch kein typischer Cialo, weil Suspiria einfach dieses Übernatürliche und dieses Hexenthema drin hat. Aber er hat sehr viele Cialo-Momente. Diese POV-Killer-Szenen. Hat er eine POV-Killer? Ja. Wenn du davon ausgehst, dass der Killer was Übernatürliches ist, wenn der blinde Pianist ermordet wird, dann hast du diese Perspektive von oben auf ihn und irgendwas. Ja, ja gut, okay. Und du hast ganz oft in den Todesszenen das Gefühl, dass der Killer die Leichen irgendwie beobachtet, dass du irgendwie mit dem Killer so ein bisschen verbündet bist. Okay, verstehe. Fun Fact, Dario Argento, so wie Hitchcock seine Cameos gemacht hat, Dario Argento hat darauf bestanden, in seinen Filmen die Hand des Killers zu spielen. Immer. Der wollte die Hand des Mörders führen. Yeah. Was so eine geile Metaebene reinbringt. Ja. Ne? Der Regisseur, der seine Leute umbringt, um nochmal zur FSK zurückzukommen, sie hatten recht, das ist total menschenunwürdig, was er da macht. Er besteht nämlich darauf, sein Menschenmaterial abzuschlachten. Und Dario Argento ist dann vom Giallo, weil es halt einfach ein interessanter, neugieriger Regisseur ist, hat er sich halt weiterentwickelt und hat dann dieses Übernatürliche gefunden und hat im Jahr 1977 mit Suspiria wahrscheinlich genau im richtigen Moment auch so diesen Absprung vom Giallo geschafft, hin zum Whatever, was wir jetzt vor uns haben. Ja, genau. was ich gelesen habe, ist, dass er tatsächlich in dem Moment, wo er Suspiria angefangen hat, gesagt hat, ich weiß nicht, ich will nicht weiter diese gleiche, ewig gleiche Schiene machen. Ich will ein bisschen weg vom Giallo. Ja. Und ich gucke mir den Film an und denke mir, ich weiß nicht, ob du da weggekommen bist. Du hast vielleicht ein bisschen was Übernatürliches hinzugefügt, aber bist du davon weggekommen? Zumindest so weit, dass man sagen kann, es ist eine Evolution. Er hat das Profondo Rosso, den er davor gedreht hat, ist deutlich mehr Giallo. Also ist auch noch ein klassischer Giallo, aber auch da sieht man schon, dass er vielen Motiven des Genres so ein bisschen überdrüssig war und gesagt hat, ich pack da noch ein bisschen mehr Übernatürlichkeit rein, noch ein bisschen mehr Hitchcock, ein bisschen mehr Suspense. Aber was ist es, wenn es mehr Giallo ist? Ist es noch blutiger? Nein, überhaupt nicht. Giallis sind teilweise echt blutig. Er macht nicht mehr, er macht was anderes. Okay. Und zwar, was hier mit reinkommt, ist dieses, was wir in den 70ern auch haben, auch zeitgleich in Amerika, dieses Okkulthorror, so wie wir es bei der Exorzist haben oder bei Rosemary's Baby. Dieses Satanische und vor allem, dass diese Gefahr nicht mehr vom Mensch, von was Menschlichem ausgeht, sondern von so einer Entität, die allgegenwärtig ist. Und das haben wir hier in diesem Soundtrack. Diese Goblin, die dich die ganze Zeit anschreien mit Witch, Witch. Die Musik ist so geil, ich liebe diese Musik. Und dann auch immer diese krassen Kameraperspektiven. Ja. Die Kamera ist so geil in diesem Film. Widersprech mir, wenn du anderer Meinung bist. Dafür, dass es ein B-Movie ist, ein italienischer Horror-B-Movie, ist die Kamera echt geil. Wir haben diese absurden Räume. Ja, ja, ja. Allein schon, wenn das erste Opfer, wir haben ja gar nicht so viele Mordszenen. Mhm. Wenn das erste Opfer, Pat heißt sie, sie hat einen Namen, sie hat wirklich einen Namen, flieht aus der Akademie und dann in dem Haus von ihrer Freundin unterkommt, dann haben wir dieses krasse Gebäude, wo die übernachten, mit diesem Boden und dieses Rot. Mhm. Und die Kamera fliegt so über ihr und du hast das Gefühl, das sind überall Geister, die auf sie herabblicken und sie angreifen wollen. Ja, das kommt später nochmal, wenn er auf dem Platz der Hund den Blinden ermordet. Wenn der Hund ausrastet, auch in den Tanzszenen. Wir haben so oft diese Paranoia-Kamera. Wir sehen sehr viel vom Geschehen, aber da ist irgendwas Unsichtbares, was darauf wartet, was lauert im Hintergrund. Mhm. Und dann führt es natürlich zu Szenen, die gore-lastig sind, die blutlastig sind, aber die so irreal sind in dieser Blutigkeit. Deswegen habe ich in keiner Sekunde das Gefühl, wirklich einen Horrorfilm zu gucken. Oh. Weil das alles so drüber ist und so artifiziell überhöht, dass man eigentlich man sieht da ja nicht den brutalen Mord, außer dass da jemand völlig unnötigerweise noch in ein Herz hineinstößt. Wenn diese Szene. Meine Güte. Und dieses hellrote Kunst. Ja, das ist noch raus. Es stimmt alles natürlich nicht. Und deswegen kann ich auch voll verstehen, wenn man sagt, ja, ach, FSK, was soll's, mach mal. 16 ist in Ordnung, kriegst du schon hin. Weil nichts davon an deine Realität andockt. Ja. Nichts. Und du hast dann dieses Bild, wenn du jetzt gerade am Anfang bist mit dem ersten Mord, da passiert ja sofort alles. in diesem Film. Die ersten 10 Minuten sind ja vollgepfropft mit Zeug. Ja. Und dann gipfelt das in diesem Bild, diesem Gemälde im Grunde, was du von oben hast, wo die beiden von dem Glas erschlagen ja. sind. Das finde ich als Bild rausgenommen wirklich tatsächlich ziemlich gut. So, also es ist nicht mein Ding, weil ich mit Blut und so, brauche ich alles nicht unbedingt, aber ich sehe die Kunst in diesem Moment. Ja. Finde ich total in Ordnung, finde ich total gut. Ich muss allerdings sagen, dass der Rest, was die Bilder betrifft und so, mit den Farben und mit allem Set und so, was es ist ja eindeutig alles Set, ne? Es ja. sind keine realistischen Räume und kein... Man sieht sofort, dass das so eine aufgebaute Wand ist, die angemalt wurde und dann die Tapete und so. Das ist alles so hart am Kitsch dran. Ja, voll. Dass ich da nicht richtig, ich muss die ganze Zeit an die, Kitsch ist ja als Definition wahnsinnig schwierig, ne? Es ist schwer ja. zu definieren. Ich glaube, es gibt keine allgemeingültige Definition von Kitsch. Was ich mir immer als Definition von Kitsch mit mir rumgetragen habe, ist eine ikonisierte Imitation einer echten Sache. Mhm. Also du machst etwas nach, um es zu ikonisieren, aber es ist nicht, also es ist emotional wahnsinnig weit entfernt von der echten Sache. Schweizer Kuckucksuhren aus Plastik. Zum Beispiel, genau. Und die Schweizer Kuckucksuhr hat vielleicht mal irgendwie einen emotionalen Wert gehabt, aber den hat es massiv verloren. Es ja. gibt einfach keine, die Verbindung ist einfach so dünn geworden, dass es nicht mehr existiert. Jeder kleine Eiffelturm, den du in Paris am Band hast. Absolut, genau. Sie hat kaum mehr was mit dem Original zu tun. Und hier ist das auch so. Ja. Es gibt dieses Haus, dieses Walfischhaus oder wie das heißt. In München steht ein Hofbräuhaus. In Freiburg ist das Ding, ne? Dieses mit der roten Fassade, wo du eigentlich im Film dir das Ding anguckst und denkst, sowas gibt's doch nicht. Ja. Was ist das denn? Völliger Quatsch. Und schon gar keine Ballettschule. Ja. Und dann stellst du fest, dass es auch keine richtige Ballettschule ist, weil wir bringen unseren Schülern nicht Tanzen bei. Wir gehen davon aus, dass sie das schon können. Und ich denke mir, was? Was macht ihr dann? Also alles an der Optik und dann auch im übertragenen Sinn in der Story grenzt an Kitsch. Ja. Und das tut mir weh beim Gucken. Ich bin voll bei dir. Ich gebe dir absolut recht. Ich würde es aber einschränken. Kitsch ja. muss nicht immer negativ sein. Nein. Muss nicht, in dem Fall schon, aber muss nicht immer. Das war ja mit ein Grund, warum die FSK mittlerweile gesagt hat, okay, das Ding hat nichts auf dem Index zu suchen. Ja. Und das kann man ab 16 freigeben, weil das Ganze so märchenhaft ist und weil das ja. überhöht ist. Also Märchen ist ein ganz wichtiges Stichwort. Ja. Was Argento hier inszeniert, ist ein Märchen. Und zu Märchen gehört meiner Meinung nach auch der Kitsch dazu. Mhm. Und auch gerade dieser schreiende Kitsch. Und es entsteht durch diese Imitation von Wirklichkeit, die offensichtlich die ganze Zeit ja. schreit, ich bin Imitation, entsteht so eine ganz eigene Atmosphäre, die ich total verführerisch finde. Ich ja. finde, dieser Film sieht in seiner merkwürdigen Welt gut aus. Ja. Und das ist tatsächlich, ich stimme dir zu, ich finde Kitsch ist ein total, total treffender Begriff dafür, was da passiert. Ja. Es ist halt immer dieser böse, gebrochene Kitsch, weil da einfach krasse Sachen passieren, weil wir ja. haben einfach, wir haben Leute, die abgeschlachtet werden. Mhm. Wir haben nicht viele Mordszenen, aber wir haben brutale Mordszenen. Ja. Wir haben dann diese Nazi-Tanzlehrerin, die komplett drüber ist. Ja. Wir haben Mahnen, die von der Decke regnen und sowas. Und irgendwie wird der Kitsch damit gebrochen. Und gleichzeitig bewegt sich das auch in diese, also wie gesagt, wenn das Blut so rot ist, dass ja. es viel zu hell ist, bewegt sich das gleichzeitig in dieser Kitschordnung mit drin. Das ist, für mich entsteht tatsächlich so eine Metaebene. Ja. Und ich gehe total mit auf das. Argento hier ein Handwerker ist, der so ein bisschen lieber Künstler wäre, ein bisschen mehr Künstler sein will. Ja. Aber es funktioniert. Das Ergebnis funktioniert. Das Ergebnis ist halt, ich finde, es ist weit weg von prätentiösem Scheiß. Es ist einfach heißer Scheiß. Ich weiß auch nicht, ob ich sagen würde, prätentiöser Scheiß. Das würde eine Haltung implizieren, die dieser Film nicht wirklich mit sich trägt. Aber ob er es wirklich gut hinkriegt. Ich habe das Gefühl, dass mir auf zu vielen Ebenen Sachen gemacht werden, die nicht funktionieren. Zum einen kann ich die Schülerinnen nicht verstehen, weil ich nicht weiß, dass es eigentlich 10-jährige Kinder sind. Das ist so geil. Ich finde diese Entscheidung so toll. Ich finde, im Nachhinein in der Recherche ist total süß. Ne? Ich denke auch, oh mein Gott, was für eine süße Backstory, aber Aber ich finde, die Entscheidung funktioniert für den Film überhaupt nicht. Was sollen das für, was sind das für Dialoge, was sind das für Ideen, was du vorhin gesagt hast, diese schnarchende 50-jährige Frau da, die nebenan, natürlich, was, und als 10-jähriges Kind findest du es nochmal schlimmer, weil du überhaupt kein Referenzsystem hast in deinen Peers, was das betrifft. Naja, natürlich schnarcht die, was soll das? Ist halt so. Und dann ist es nicht gleich eine Hexe, aber für die 10-Jährige ist das eine Hexe. So. Und ich als Kind hatte das auch, dass ich irgendwie in der Schule so Situationen hatte, wo ich gedacht habe, die Direktorin hat mich auf dem Kieker und das ist doch eine böse Hexe und dann habe ich mir sonst was ausgemalt, was die will und was sie nicht will. Und das passt total in diesen Film hinein. So viele dramaturgische Entscheidungen passen voll in dieses Schema, dass es Kinder sind, denen das passiert. Aber das, was passiert, kann man mit Kindern so nicht machen und deswegen hat ja der Vater von Argento gesagt, nein, das machst du bitte nicht mit Kindern. Und ich verstehe die Entscheidung, aber ich verstehe nicht, warum man das Drehbuch dann nicht ändert. Es ist, ich finde, es passt so voll Faust aufs Auge in dieses märchenhafte Setting. Wenn wir sowas wie Schneewittchen oder Dornröschen nehmen, da haben wir auch junge Erwachsene. Ja. Ich meine, die heiraten in den jeweiligen Märchen die Prinzen. Mhm. Und die falten sich auch wie 8-jährige Kinder, ne? Ihre die Träume heiraten auch mit 12. Also, und ihre Gefühle und so weiter, das passt total. Und ich finde es so geil, wie der Film dann dieses Setting nutzt und uns die ganze Zeit anschreit, ich bin ein Horrorfilm. Und dann haben wir solche Szenen, wie dass sie in dem Schwimmbad sind und sich unterhalten. Mhm. Und die Kamera zoomt rein und zoomt raus. Die Musik wird lauter und kreischen. Und du denkst, oh mein Gott. Gleich passiert was. Es passiert nichts. Aber es passiert natürlich nichts. Es ist fantastisch. Und sie liegt da. Sie schlafen ein. Das Licht geht aus. Es wird knallrot. Mhm. Wir hören das Schnarchen und wieder die Musik. Boom. Es ist einfach nur geil. Es ist wirklich, ich könnte darin baden. Dieses Kitschige und diese Störfeuer, die gehören dazu, um das runterzumachen. Weil alles... Würde der Film zu düster, zu ernst sein, würde der Film diese albernen Momente nicht drin haben, das würde irgendwie verloren gehen. Dieses Geisterhaus-Feeling, dieses ich bin hier auf einer Kirmes und ich habe jetzt mal so richtig Spaß. Ich lasse mich durchschütteln und ich lasse mich anschreien und ich lasse diese Musik über mich kommen und dann sehe ich halt manchmal Blut rumspritzen und die Geigen kreischen und es ist toll. Ich frage mich die ganze Zeit, weil der Film ja so berühmt ist und auch so viel herbeigezogen wird als großer, toller Horrorfilm und ich dann denke, habt ihr einen anderen Film gesehen oder was seht ihr darin oder können alle auf diese Art und Weise den Film sehen, wie du den jetzt beschreibst. Weil man eigentlich, muss man sagen, in dieser Szene doch auch durchaus sehr, sehr ernsthafte Menschen vor sich hat, die sowas sehr ernsthaft auseinandersetzieren wollen. Absolut. Und dann sind das aber solche Leute und ich denke mir, wie seht ihr die Ironie darin nicht? Seht ihr dieses idiotische, kindische darin nicht? Was ist da los? Aber es gibt auch eine Rechtfertigung dafür, ihn ernsthaft auseinanderzunehmen, weil du kannst natürlich in diesen Film, gerade weil er so drüber ist, gerade weil so viele Sachen passieren, du kannst da unglaublich viel reinlesen. Und ich würde mal stark machen, gegen den Snobismus der Filmwissenschaft, die ja unglaublich gerne Godard ist schon wieder eigentlich das falsche Beispiel, weil Godard ja auch so ein Spieler war, die unglaublich gerne Tarkovsky und Bergmann analysiert und fette Essays schreibt darüber, was für psychologische Motive hier drin vorkommen. Ja. Ich finde diese Trivial- und B-Movie-Kultur, die hat ihren eigenen Platz verdient in der Filmwissenschaft und ich bin auch sehr dankbar dafür, dass sich die Filmwissenschaft teilweise so richtig wild da drauf stürzt. Ja. Weil man kann natürlich da mehr rausnehmen. Und es ist, ich fände es total vermessen zu sagen, man muss so ein akademischer Regisseur wie Bergmann sein, um Filme zu machen, die so breit analysiert werden. Ja, ja. Genau. Und wenn wir hier diese Momente haben, wie mit der Farbe rot gespielt wird, wie es zum Themen geht. Da wird doch nicht mit der Farbe rot gespielt, die wird da einmal hingekleckst riesig. Das ganze Ding, das Set wird einmal in rot getaucht. Nein, man findet immer wieder Momente, wo rot sehr sehr gezielt gesetzt wird. Also wenn zum Beispiel, wenn Susi ankommt und wenn dann sich die Türen öffnen und dann ist da rot im Hintergrund. Wir haben so Themen wie Unschuldsverlust. Wir haben, und alles, was in diese klassischen Märchentraditionen reinpasst, ne? Es geht darum, es geht um das Erwachsenwerden, es geht darum, seine Unschuld zu verlieren, es geht darum, mit die Mädchen kriegen ihre Tage, das ist es eigentlich. Ja, natürlich. Und Rotkäppchen ist eine Klitoris, auf jeden Fall. Aber das ist doch was. Das ist doch nicht doof. Weiß ich nicht, ob mir das genug ist. Und es ist vor allem auch nicht doof, weil dieser Film ja tatsächlich, dieser Film hat eine sehr dezidiert weibliche Perspektive. Ja. Und ja, man kann sich drüber lustig machen, dass ein Dude wie Dario Argento die weibliche Perspektive reinbringt. Naja, aber soll er machen. Wir kommen aus dem Genre und aus einer Filmwelt, ey, wir sind 1977, in der Frauen vor allem Objekte waren. Ja. Und das sind sie ja nicht. Frauen sind hier Täter und Opfer. Frauen sind hier die Ermittelnden, auch wenn ihre Ermittlungen sehr merkwürdig sind. Ja. Und sind die, die Dinge herausfinden. Und das Weibliche ist ja auch das, ist ja was sich irgendwie als so thematischer Bogen über diesen Film spannt, weil es geht ja um diese Hexengeschichten und es geht ja um diese drei Mütter und ey, ich habe bis heute nicht verstanden, worum es geht. Ja. Aber es geht um diese drei Mütter und es geht um diese verschiedenen, um diese eine Hexe aus Griechenland, diese Leda Markos. Ja. Und es geht um die Mütter, die auch so verschiedene Bedeutungen haben, wie eben Seufzer und Leid und so weiter. It's deep. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Das ist das Problem. Weil, also ich kann, zum einen kann ich den Film nicht ernst nehmen. Ich kann nichts davon so richtig ernst nehmen. Außer vielleicht, weil die Kamera ist tatsächlich, das hast du vorhin gesagt, tatsächlich ziemlich gut. Ich finde, die Kamera macht es tatsächlich ziemlich gut. Das Set ist voller Kitsch. Ich kann es kaum ernst nehmen. Ich kann nicht ernst nehmen, wie die da rumwackeln und so tun, als wären sie Ballettis, obwohl D'Argento offensichtlich keine, weil er Wert darauf legt, dass es tatsächlich um Tänzerinnen geht. Nein, überhaupt nicht. Ich kann dadurch, dass die Plotpoints nicht ernst nehmen, weil er es offensichtlich selbst nicht ernst nimmt. Ich kann die Figuren nicht ernst nehmen, weil sie keine Entwicklung durchmacht und er offensichtlich auch an den Figuren keinerlei Interesse hat. Ich finde es irgendwie nicht, es gibt keinen Punkt, an dem ich sage, okay, das will ich mal ernsthaft angucken. Natürlich ist es eine Kirmes und es macht Spaß irgendwie, aber mir fehlt ein kleines bisschen der Punkt, an dem ich wirklich dann auch reingehen will. Weil das, was du da sagst, was da alles drin steckt, das steckt da vielleicht drin. Aber ich habe keine Lust, das zu exploren. Warum? Ich glaube, wenn du in so einen Film reingehen willst, wenn du da tiefer eintauchen willst, dann musst du erstmal akzeptieren, dass das Gefühl, und zwar ich meine jetzt nicht Emotionen traditionell, klassisch, sondern eher so das wilde Gefühl, das sich da irgendwie in diesem Film einstellt, dass das ist, was dich reinführt, dieses, das ist so drüber, oh Mann, das ist lustig, oh krass. Und dann, dass es nicht um die Entwicklung von Einzelpersonen geht, und diesen Diskurs haben wir oft, ne? Ja. Sondern, dass es eher um Themen geht und um eher Allgemeinheiten. Ich gebe dir total recht, keine einzige dieser Personen ist auch nur irgendwie so greifbar, dass man sich mit ihr identifizieren könnte, geschweige denn mit ihr mitgehen will. Ja. Susi, die ganze Zeit da liegt und pennt, die Hauptermittlungsarbeit macht die Sarah. Ja, genau. Die Nebenfiguren machen die Hauptermittlungsarbeit. Sie übernimmt dann am Ende nur noch. Genau. Aber ich muss sagen, dass ich ihr gerne zugucke trotzdem. Die Schauspielerin macht das. Ja, die Schauspielerin macht das wirklich gut. Jessica Harper. Ja. Die übrigens zu der Zeit auch einen Woody Allen-Film hätte machen können, nämlich Annie Hall. Gott sei Dank hat sie es nicht getan. Also aus der heutigen Perspektive würde ich sagen, ja, ist gut so, aber damals hätte ich ihr gesagt, warum beißt du dir jetzt nicht in den Arsch? 1980 hat sie in Stardust Memories von Woody Allen mitgespielt. Ah, okay. Ja, dann ist alles gut. Was wollte ich sagen? Hat sie ja jeden Scheiß mitgenommen. Wo waren wir? Die Schauspielerin macht das gut. Aber es ist nicht so, dass wir uns mit den Personen irgendwie verbunden fühlen. Aber womit wir uns verbunden fühlen, ist dieses, oder zumindest das, was bei mir anklickt, wo ich reinkomme, auch emotional, ist dieses Paranoide. Dieser Film hat so diese typischen Paranoia-Horror-Motive. Das heißt, du hast die ganze Zeit das Gefühl, du wirst irgendwie beobachtet. Ja. Da ist irgendwie eine größere Kraft. Die Schwimmbadszene habe ich ja schon genannt, aber auch die Tanzszene und so. Ja. Und immer, wenn die Musik ansteigt, du hast das Gefühl, du bist nirgendwo sicher. Und es ist alles so ein bisschen verflucht. Ja. Und du willst den auf den Grund gehen. Dass der Grund dann total gaga ist, ist ja egal, geschenkt. Aber dieses Gefühl ist erstmal das, was dich reinzieht oder was mich reinzieht. Naja, ich verstehe, was du meinst. Und ich verstehe auch, wo du dann angegriffen bist und sagst, okay, ich will da tatsächlich wissen, was los ist. Ich muss das nicht wissen unbedingt als Zuschauer, weil er so brachial auf eine Art und Weise da reinkommt und mir am Anfang gleich eine Schülerin zeigt, die da rausstürmt und auf idiotischste Weise irgendwelche Sachen brüllt und die Hauptfigur sich dann im Laufe des Films besser erinnert. Meine Erinnerung funktioniert andersrum. Also normalerweise erinnere ich mich mit der Zeit schlechter an Dinge, aber egal. Ich finde, dass das so absurd inszeniert ist mit einer Brachialität, dass ich diese Paranoia so aufgestempelt bekomme mit einer Energie, dass ich mich wehre, dass ich sage, was soll das? Mach mal ein bisschen bisschen ruhiger hier. Komm mal runter, Dario. Mann. Ich nötige mich nicht. Aber ist das nicht eine geile Szene, wenn sie durch diesen Wald läuft und wir sie so von der Seite betrachten? Ja. Die Pat, die flieht und dann haben wir so diese Bäume und dieses, also mich zieht das voll rein. Ja, also die Szene ist, glaube ich, ganz gut tatsächlich. Und ich glaube, du hängst dich auch wieder zu viel an dieser Detektivgeschichte. Auf die Detektivgeschichte ist totaler Quatsch. Wie gesagt, sie forschen nach, weil, oh, ich glaube, sie schlafen, die Lehrerinnen gehen nicht raus, sie gehen nicht nach links, sondern nach rechts oder umgekehrt. Und wieso hat sie das nicht vorher? Ich meine, wenn das Haus so hellhörig ist, dass sie genau nachvollziehen kann, A, wie viele Schritte sie machen und B, in welche Richtung, wieso hat sie vorher nicht es geschafft, das schon mal festzustellen, sondern es musste jemand kommen und sagen, übrigens, sie gehen gar nicht raus, sondern rein ins Haus. Hä? Und dann haben wir ja auch so dann wird so dieser Professor ja ins Bild geschoben, so, ich habe hier einen Hexenexperten. What? Wo kommt das auf einmal her? Ich bin Psychologe und Experte für Exposition-Dialoge. Du darfst die Detektivgeschichte nicht ernst nehmen. Aber es ist Udo Kier. Ja, es ist Udo Kier. Und Udo Kier hat in jedem zweitklassigen italienischen Film der damaligen Zeit mitgekriegt. Echt? Genauso wie Klaus Kinski. Krass, Mann. Ich geh davon aus, dass die in irgendeinem Keller in Rom gefangen gehalten wurden. Und die wurden dann einmal alle 3 Monate rausgelassen und ihnen wurde dann entweder ein Cowboy-Hut aufgesetzt oder ein Ermittlerhut oder was auch immer. Und dann mussten sie da halt was machen. Exposition-Dialoge. Tanzenden Deutschen sein. Ah. Ich find's geil. Aber was soll das? Dann haben die auch noch, was noch viel bekloppter ist, nicht nur, dass sie dann verstohlen irgendwie Exposition-Dialoge runterbringen, sondern Udo Kier darf sogar noch sagen, übrigens, ich weiß, bin der Exposition-Dialog Monolog eigentlich und ich werde irgendwann langweilig. Also stelle ich hier noch einen zweiten Typen, der genau das Gleiche nochmal macht. Auch nochmal vor die Nase. Hat er einen Okkultismus-Experten immer dabei, falls mal jemand das Thema Hexen bringt? Weil dieser Typ steht einfach nur am Rand. Ja. Also muss der immer neben ihm herlaufen und so. Und einmal im halben Jahr, oh Gott, endlich darf ich wieder sagen. Wieder. Oh Gott, ist das doof. Das ist total geil. Es ist wirklich, wirklich super, super seltsam auf die Nuss gemacht. Ja. Also du hast nicht das Gefühl, dass irgendwas davon subtil wäre. Nein, oder überhaupt so. Nicht. Und dann gibt es aber doch diese Szenen, wo du sagst, die funktionieren auf einer subtilen Ebene. Und das sind vielleicht die Momente, die der Film gar nicht so hervorstellt. Aber wenn Susi dann letzten Endes, Gott sei Dank, endlich mal anfängt, so ein bisschen in der Schule rumzulaufen und zu recherchieren und dann an dieser Küche mit den alten Frauen, die das Fleisch verhauen, vorbeikommt, zum Beispiel. Oder wenn der kleine Junge von dem Hund angegriffen wird und wir sehen das nicht, sondern wir hören das nur draußen. Ja. So, wir müssen nicht drüber reden, wie der blinde Pianist dargestellt ist. Doch, da reden wir drüber. Nein, reden wir nicht drüber. wenn wir einfach nur hören, wie dieses blonde Kind, wie dieses blonde Kind, das die ganze Zeit gruselig aussieht und wir hören nur, wie es draußen angegriffen wird, dann sind das Momente, die richtig starke Horrormomente sind. Natürlich, die finden in einem albernen, kitschigen, übertreten Film statt. Aber losgelöst sind das absolut gute Horrormomente. Und davon gibt's einige in diesem Film. Mehr als Gewaltszenen. Das Problem ist, dass ich halt keine davon ernst nehmen kann. Also ich habe den Horrormoment nicht, weil ich die ganze Zeit amüsiert bin darüber, wie schlecht das ist. Ja, du sollst, genau das ist aber auch. In der Geisterbahn musst du ja auch nicht diesen einen Horrormoment haben, sondern es reicht, wenn du die ganze Zeit Spaß hast und rumgeschüttelt wird. komm, bring deine PC-Ansage zu den Blinden, bitte. Mach ich gleich. Ich möchte nochmal zu dem Horror, muss ich tiefer reingehen. Ich habe aufgeschrieben, Visual Jazz. Ja. Wunderbar. Aber irgendwie nicht im Horror? Für mich ist es das falsche Genre, um diesen Scheiß rumzuspielen. Was soll denn das? Warum denn mit Horror? Oh Gott. Es ist, glaube ich, dieses Anschreien. Es ist eine andere Art von Horror. Manche sagen, der schlimmste Horror für sie ist diese Jumpscares. Dieses Angespanntsein, eine Zeit lang, so 10 Minuten. Und dann kommt der Jumpscare und dann erschrecken sie. Das ist für mich nicht. Für mich ist es eher so dieses, du hoffst die ganze Zeit, dass ein Jumpscare kommt, wie bei Skinamarink. Das macht mir am meisten Angst. Okay. Und du wirst nicht erlöst, es ist die ganze Zeit geflüstert, du wirst nicht einmal angeschrien. Und dieser Film ist halt, du wirst die ganze Zeit angeschrien. Ja. Das ist halt irgendwie, aber das ist auch eine Art von Horror. Manche sagen auch Terrorfilm zu sowas. Ja. Zum Beispiel das Kettensägen-Massaker, das Texas Chainsaw Massacre, ist auch so. Okay. Das ist ein Film, der wenig Subtilitäten kennt, der die ganze Zeit schreit, aber das ist was Menschen Angst macht. Manchen Menschen, mir nicht, dir offensichtlich auch. Aber es ist, weißt du, es ist wie so ein Comedian, der eigentlich keine Pointen hat, sondern das ganze Zeit nur ins Publikum schreit. Genau. Und die Leute lachen aus Verzweiflung. Ja, manche finden das aber auch lustig, ne? Manche mögen es, wenn so ein Bit aufgebaut wird und die Pointe sehr spät kommt. Andere finden das voll lustig, wenn ein... Guck, so ein Film wie Hot Shots. Ja. Der Zucker Abrams. Viele würden sagen, Zucker Abrams haben zu viele Witze. Die haben zu viel, eine Pointe nach der anderen. Da ist überhaupt nichts, was irgendwie aufbaut. Okay. Andere würden sagen, das ist sauwitzig. So muss eine Komödie sein. Okay. Ich hab's gerade nicht, kann's nicht einsortieren gerade. Das ist nicht genug im Kopf. So, und jetzt gehe ich auf den Blinden. Ja, komm, los, hau. Ah, meine Güte. Ja, genau so spielt man einen Blinden. Stolpernd, den Kopf nach oben und möglichst weit weg von dem gucken, wo man hingucken müsste und den Mund so halb offen. Damit man so ein bisschen retarded aussieht, weißt du, so. Also, meine Güte. Meine Fresse, wie schlimm ist das denn? Ja, 70er Jahre. Das macht mir echt, echt Probleme. Kann ich voll gut verstehen. Es ist einfach, ja. Geschenkt. Und wir mögen die Figur irgendwann schon, durchaus. Auch wenn sie so schlimm gespielt ist. Aber, und es tut uns leid, dass sie sterben. Mhm. Er darf ins Hofbräuhaus, ne? Sie haben hauptsächlich in München gedreht, sie wollen eigentlich in Freiburg sein, aber ist halt deutsche Stadt, ne? Passt ja, schon. Ach, der berühmte Freiburger Schublattler. Genau, wer kennt ihn nicht. Ja, er ist vor allem der mehr weiß, ne? Er wird dann ja entlassen und er schreit dann, ich kann vielleicht nicht sehen, aber ich habe ja, genau. Psychic Powers oder wie auch immer. Und es ist tatsächlich, es sind die einzigen Morde, ne? Wir haben den Blinden, der von seinem Hund zerfleischt wird, was übrigens eine ziemlich geile Szene ist, finde ich. Die ist ganz gut gemacht, tatsächlich. Die auch am ehesten noch als Horrorszene so durchgeht. Total. Dann haben wir Pat und ihre Freundin, die ganz am Anfang ermordet werden. Die eine stranguliert, die andere mit dieser Scheibe und erstochen und dann noch, ja genau. Dann haben wir Sarah, den albernsten Mord, die dieses Ketten in Draht fällt und dann irgendwann wird der Hals aufgeschnitten. Und man sieht eindeutig, dass da kein Stacheldraht dran ist. Ja, einfach nur Draht. Es wäre so leicht, da rauszukommen. Und nochmal, sie hängt da im Fenster und sie würde es, selbst wenn sie nicht runterguckt, sieht, dass da unten Draht natürlich. Ist. Es ist so albern. Und welche Schule hat den bestimmten Raum mit dem Stacheldraht? Ich war auf einer Ballettschule, muss ich dazu sagen. Wir hatten natürlich einen Raum mit Stacheldraht. Natürlich. Ja, ja. Richtig. Und dann der letzte Mord ist schon der Mord unserer Protagonistin an der bösen Oberhexe Helena Macross, die dann im Bett liegt, beziehungsweise nicht zu sehen ist. Und können wir einmal sagen, wie absurd unterwältigt alle von den Morden sind? Der geliebte blinde Pianist wird umgebracht, zerfleischt auf schlimmste Art und Weise und die sagen, ja, beware of dogs. Ja. Weißt du, so, ja, selbst schuld ein bisschen. Und die Lehrer sagen das auch bei dem anderen, ne? Die selbst schuld, sie hat sich halt mit den falschen Leuten umgeben. Was ist das denn? Na, die Lehrerinnen sagen das alles, um ihren Hexenzirkel zu verschleiern. Ja. Und die Schülerinnen sind alle unter Drogen. Susi wird dann ja auch irgendwann unter Drogen gesetzt und liegt die ganze Zeit nur noch schläfrig im Bett. Ja. Das ist auch übrigens tolles. Unsere Protagonistin, die Person, der wir folgen, liegt meistens im Bett und schläft und wird von der anderen angerüttelt, die sagt, du musst was machen. Die Hexen, sie sind überall. Als ob der Film die ganze Zeit sagen will, Hauptdarstellerin, mach was. Ja, stimmt. Das ist eigentlich genau genommen, ist Sarah in diesem Moment das Publikum. Ja, genau. Das sagt, bitte hilf mir, ich will hier Hexen sehen. Ich will nicht, dass du schläfst. Wie fandst du denn die Madenszene? Die ist eklig. Völlig absurd. Die sind auf dem Dach, zum einen, wer bewahrt verderbliche Lebensmittel wie Fleisch auf dem Dachboden in der Form? Wie schaffen es die Maden, die auf dem Fleisch entstehen, durch die Decke durchzukrabbeln, um dann runterzufallen? Ja, diese Vorstellung ist so abartig. Also natürlich ist es abartig. Ich finde es wirklich eine eklige Szene. Ja, ja. Vor allem auch diese, also es ist ja toll geschnitten, ne? Sie hat so diese im Kamm dann und in der Bürste und dann sieht sie, da sind sie da und in den Haaren und dann sind sie plötzlich überall. Ja. Funktioniert. Ja, funktioniert. Gekochter Reis übrigens. Gekochter Reis? Ja, also viele von den Sachen, die runterfallen. Achso, das ist gekochter Reis, ja. Finde ich auch. Er hat dann halt doch 1, 2, 3 funktionierende Horrormomente oder Ekelmomente. Ja, also das ist ein Ekelmoment. Der Rest funktioniert für mich als Horrormoment kaum. Wie sie da durch die, es fällt mir jetzt gerade ein, meine Güte, ich komme nicht damit klar. Wie sie da durchstolpert durch diesen dunklen Gang, dann sieht man richtig die Regieanweisung, wie sie an dem Glas so sich so dran und dann regelt und dann so nochmal sich umdreht, um auch wirklich das Glas noch zerbrechen zu können, um dann weiter zu stolpern zu dieser Tür, die der Bösewicht dann irgendwie so halb aufmacht oder nicht aufmacht. Wie lange braucht man denn, um eine Tür von, wenn man da schon so ein Werkzeug hat und man schon sieht, dass er einfach nur den Hebel da ein bisschen hochheben muss, um das aufzumachen? Was? Was ist da los? Was soll das? Ich verstehe es nicht. Es ist im Grunde, es ist ja ein Albtraum irgendwie. Ja. Ich weiß nicht, wer so einen ausgefeilten Farbkonzept-Albtraum hat, aber es ist ein Albtraum. Und insofern kann ich vielleicht verstehen, dass man mit der Tür, dass man ne, diese Bedrohung, dass die Tür gleich aufgehen könnte, aber sie geht ewig nicht auf, weil das die, ne, die inneren Ängste schürt. Dann sind da plötzlich diese Koffer, auf die man drauf gehen könnte, um zu flüchten durch dieses viel zu kleine Fenster da. Das sind alles Albtraum-Momente, die ich kaufe als Albtraum. Insofern kommt das schon irgendwie, geht das schon klar. Ja, auch beim ersten Mond mit Pat, die am Fenster steht, in die Dunkelheit rausguckt, dann sehen wir diese Wäsche so ein bisschen am Fenster und sie guckt wirklich lange hin und sieht da was sich zu bewegen, guckt nochmal ein bisschen vorsichtiger, nochmal genauer. Sie weiß halt nicht, dass sie in einem Horrorfilm ist, sonst wäre sie schon längst weg. Aber dieser Moment, bis die Scheibe bricht, das ist ein guter Horrormoment. Das ist auch ein starker Horrormoment. Ja, ja, wir befinden uns in diesem Trüberfilm. Deswegen ist es alles so ein bisschen im Hintergrund. Auch wie sie dann durch die Scheibe durchgezogen wird von der Hand. Und ja, geil. Das ist alles so, ach komm, naja. Ich find's fantastisch. Super viel Trash, aber na gut. Ja, das ist halt dieser B-Movie-Charme. Und ich mache aber nochmal stark, es gibt diese Momente, machen wir jetzt heute nicht. Liest euch was dazu durch, wo man wirklich nochmal tiefer reingehen kann und nochmal sagen kann, natürlich, wir haben hier diese Märchenmotive, wir haben hier dieses typische Schneewittchen-Thema, wir haben dieses Thema der Neid, die Eifersucht der Alten auf die Jungen. Wir haben hier dieses Großwerden, mit dem Bösen konfrontiert werden, mit diesem Neid und mit dieser Bösartigkeit in der Welt konfrontiert werden. Wir haben das Thema Autoritäten. Bei Dario Argento sind Autoritäten und vor allem das Auflehnen gegen Autoritäten spielt immer eine große Rolle. Und das haben wir hier ganz extrem. Mhm. Nämlich, dass diese Tanzakademie, ich wollte es nicht machen, jetzt mache ich es ja doch, als Autorität von den Schülerinnen peu à peu in Frage gestellt wird. Und es braucht einige Weckrufe, damit Susi auch auf diesen, ich stelle jetzt die Autorität dieser Schule in Frage, Zug aufspringt. Wobei das von Anfang an eigentlich klar ist. Also da ist niemand, den man als Autorität anerkennen sollte. Anfang an nicht. Dieser Umgang mit Leistungsdruck, es gibt ja durchaus diese Thematisierung der harten Tanzproben und dieser Nazi-Lehrerin. Und was muss ich leisten, um als Frau, als Mädchen in dieser Welt angesehen zu werden? Man kann hier durchaus feministische Motive reinlesen, wenn man will. Wäre der Film schlechter geworden, wenn sie Wert darauf gelegt hätten, dass sie tanzen kann? Nö, aber es ist auch vollkommen egal. Nein, es ist nicht egal. Ich gucke mir sie an und denke, die läuft nicht im geringsten wie eine Balletttänzerin. Keiner von denen, das stimmt nicht ganz, nicht keiner von denen. Aber die Szenen sind super plump ins gemacht, diese Tanzszenen, die ja nur so ein, zwei Momente mal auftauchen. Und der Satz, wir bringen euch keinen Tanzen bei, weil wir denken, dass ihr das sowieso schon könnt. Was ist dann der Sinn dieser Schule und warum sind die dann überhaupt noch da, wenn die das wissen? Ich finde es völlig absurd, weil wir auch nicht wissen, wo das alles hin soll. Weder wo die Schule hin soll, wo die Schülerinnen hinwollen, noch wo die Hexen eigentlich hinwollen, weil wir auch nicht wissen, was für einen Plan die Hexen eigentlich haben. Es ist jegliche Motivation völlig unklar. Das ist dein Argument jetzt für alles. Die Hexen wollen auf jeden Fall die American Bitch loswerden. Ich weiß nicht, wie sie es im Italienischen sagen. Im Englischen sagen sie, die American Bitch must die. Wenn sie die American Bitch loswerden wollten, dann müssten sie sie nur woanders schlafen lassen als in diesem seltsamen Haus. Nein, auf dieser Handlungsebene macht das überhaupt keinen Sinn. Die ganze Recherchearbeit macht keinen Sinn. Das, was die Hexen machen, macht keinen Sinn, außer dass sie die Oberen da unten verstecken. Aber auf einer Gefühlsebene kann man da viel Sinn reinsehen. Hast du überhaupt schon über die Beziehung von Susi und Sarah nachgedacht, dass wir hier eine romantische Beziehung haben? Das habe ich nicht. Aber ich habe gelesen, dass es das geben könnte, wenn man darüber nachdenkt und das reinliest. So viel Empowerment, so viel Feminismus, so viel Adoleszenz und Auseinandersetzung mit Autoritäten und das, was du siehst, ist, sie kann nicht tanzen. Und sie hat die Hälfte des... Nee, sie hat 90% des Films keine eigene Agenda. Ganz am Schluss, wenn sie versucht, da rauszukommen. Ja, dann ja. Adoleszenz. Ach Gott. Wir wohnen ihr beim Erwachsenwerden bei. Und sie muss mit dem Schrecken, sie muss mit der Bösartigkeit der Welt konfrontiert werden, um erwachsen zu werden. Ja, sie muss als 28-Jährige. Sie muss diesen Aus... sie muss schnibbitschen. Sie muss diesen Aus-der-Traum-Moment erleben. Und diesen Aus-der-Traum-Moment erlebt sie. Und es geht ja auch um Traum, ne? Sie kommt nach Deutschland, sie ist Amerikanerin. Sie ist zum ersten Mal als 12-Jährige da in der fremden Welt. Sie lebt den deutschen Traum. Sie kann die Sprache. Ja, weil in Deutschland die besten Tanzakademien sind, wie man weiß, wie man an den Schublattlern sehen kann. Die haben das alle da gelernt. Okay. Sie kommt da an und sie wird damit konfrontiert, dass diese Traumverwirklichung so nicht funktioniert, dass das ein hartes Geschäft ist und dass, wenn man nicht tanzen kann, dass man dann an der Tanzakademie nichts verloren hat und deswegen Nasenbluten kriegt und von einer Nazi-Lehrerin vergiftet wird. Aber das sind Sachen, die man lernen muss, um dann über sich hinauszuwachsen und zu sagen, okay, dann rede ich jetzt mit dem Professor für Psychologie und Okkultismus, um herauszufinden, dass da unten im Keller eine alte Hexe lebt und meine Zombie-Freundin, die vorher im Stacheldraht umgekommen ist, damit ich die abstechen kann, damit das Haus verbrennt und ich endlich meinem Traum wahr machen kann, in München in ein Hofbräuhaus zu gehen und ordentlich Bier zu trinken. Ey, ich weiß nicht, was du gegen diesen Film hast. Das ist den Film super zusammengefasst. Ich hab gerade den realistischsten Teil des Films identifiziert für mich. Und zwar, wenn du als Tänzerin oder angehende Tänzerin an einer staatlichen Schule nicht angenommen wirst und so verzweifelt bist, so einer Schule so viel Geld in den Rachen zu werfen, dann bleibst du natürlich durch alle möglichen idiotischen und seltsamen Situationen dort, weil du hast A, sehr viel Geld verloren schon. Du kannst jetzt nicht noch rausziehen und sagen, nee, ich mach das nicht. Und B, hast du sonst nirgendwo eine Chance, Tänzerin zu werden. Also musst du da bleiben. Das ist traurig realistisch, leider. Schatz, ich habe Angst vor diesen Hexen und vor diesen Monstern da hinten. Ja, aber wir haben doch jetzt schon dafür bezahlt. Jetzt sollten wir das Ding auch weitermachen. Der deutscheste Satz überhaupt. Ich habe Geld dafür bezahlt, also wird das jetzt was gefälligst passieren. Ich weiß nicht, ich finde es großartig. Also es gibt ganz viele Situationen, die den Film für mich unterminieren, weil sie so viel Unrealistisches machen. Ja. Das ist, macht ein bisschen ein Problem. Du darfst einfach nicht den Realismus erwarten, wenn du Alice im Wunderland guckst oder Schneewittchen. Naja, Alice im Wunderland sagt mir ganz eindeutig, dass sie im Wunderland ist und gibt mir eine Zeit davor und danach, damit ich abgleichen kann, was ist realistisch und was ist nicht realistisch. Ja, Gott. Lewis Carroll hat aber auch echt für Idioten geschrieben. Oh, danke. Yeah. Wow. Wow. Top 3. Unsere Top 3. Wir haben eine Top 3. Rot. Einfach nur rot mit Ausrufezeichen. Rot oder? Mit Ausrufezeichen. Ja, was war's sonst bei diesem Film, oder? Du musst anfangen. Mann. Ich hätte auf Platz 3 The Red Balloon, ein Kurzfilm aus dem Jahre 1956. Kenne ich den? Ich glaube, mit Sicherheit hat jeder schon mal irgendwo in Social Media einen kleinen Ausschnitt daraus gesehen. Ein Kind läuft mit einem roten Ballon in der Gegend umher und der rote Ballon hat mehr oder weniger eine Art Eigenleben und die erleben Abenteuer zusammen einfach. Und der Film ist so von der Farbigkeit her, dass ziemlich viel in so einem sehr gedämpften Grau der Stadt untergeht, aber der rote Ballon einfach raussticht. Und das ist sehr süß. Ich habe gerade so das Gefühl, ich habe den Film nicht ganz gesehen, aber Bild habe ich gesehen davon. Ja. Also dürfte ziemlich jedem so gehen, weil das sehr, sehr berühmtes, kleines Bild ist. Aber kaum jemand hat sich den ganzen Kurzfilm angeschaut. Aber lohnt sich. Okay, cool. Ja. Ich glaube, den muss ich gleich mal gucken. Mein Platz 3. Rosso, Farbe des Todes im Deutschen, beziehungsweise Profondo Rosso im Italienischen oder Deep Red im Amerika. Meiner Meinung nach neben Suspiria der beste Film von Dario Argento. Ist auch schon ziemlich drüber und wenn du Suspiria nicht magst, wirst du den auch nicht mögen, glaube ich. Aber ganz toller Giallo, der auch schon über das Genre hinausweist und sehr viel Mystery und Okkultismus und so Zeug an Bord hat und wirklich ein ganz, ganz toller Giallo aus den 70ern, 1975. Der direkte Vorläufer von Suspiria. Okay. Ich habe auf Platz 2 Sweeney Todd. Oh ja, sehr, sehr blutig, sehr rot. Ja, sehr rutig, sehr blut. Sehr, sehr blutig, sehr rot. Ich habe versucht, ein bisschen was zusammenzumischen. Das eine ist der rote Ballon, weil einfach die Farbe rot für den mit dem Ballon und so ein psychologisches Element und ein Metapher-Ding ist. Und das zweite ist eben mein Blut. Und das dritte ist eine Farbkorrektur, das werden wir gleich haben. Sweeney Todd, einfach nur der Barbier der Fleet Street oder, nee, wie heißt das? Fleet Street? Ist das die Fleet Street? Ich weiß es nicht. Irgendeine Straße in London vor vielen, vielen Jahren und er ist sehr blutig, weil er sehr viele Leute umbringt auf seinem Friseurstuhl. Ich bleib noch in den 70ern. 1973 Lady Snowblood. Aus dem Jahr 1973 aus Japan. Ein wirklich ziemlich, ziemlich cooler naja, schon so ein Martial-Arts-Film am ehesten, der groß, viel Inspiration war für Tarantinos Kill Bill. Ah. Und ein Film, der ein ganz tolles auch Blutkonzept hat, nämlich Blut in Schnee und wunderschöne Bilder damit macht und der was Poetisches hat, was Düsteres und auch was Tragisches und wirklich ein großartiger Film. Es ist auch ein bisschen B-Movie, okay, wie viele Actionfilme aus Japan aus der damaligen Zeit. Aber absolut sehenswert. Lady Snappler, guckt ihn euch auf jeden Fall an. Okay, ich hab auf Platz 1, wie angekündigt, etwas mit Farbkonzept, Farbkorrektur in der Post-Production mehr oder weniger. Wir haben Amelie gesehen. Amelie habe ich jetzt nicht genommen, weil wir den gerade erst hatten, aber Her hat auch ein sehr, sehr rotlastiges, rotlastige Farbkorrektur. Ja. Sehr interessantes Farbkonzept. Ich glaube, dieses Rot steht vor allem für das Corporate Rot von dieser KI-Stimme, die das Betriebssystem darstellt, in das er sich verliebt. Ja, okay. Her hast du gesehen? Ja, Her habe ich gesehen. Ja. Hatten wir auch, glaube ich, wollten wir auch mal irgendwann. Wollten wir mal machen. Ich glaube, das könnten wir demnächst mal machen. Ja. Weil, ja. Jetzt müssen wir ganz kurz keinen Spaß mehr. Mein Platz 1 ist Schindlers Liste. Ui. Und ich weiß, über den Film wird auch immer mal wieder hergezogen, dass er so die Shoah zum großen Hollywood-Drama macht und so. Ist auch teilweise berechtigt als Kritik. Aber ich finde trotzdem, Steven Spielberg hat damit einen unglaublich wichtigen Beitrag zur Auseinandersetzung mit der Shoah geliefert. Okay. Und es gibt der Film ist ja komplett schwarz-weiß, aber es gibt diese eine Szene, wo Oskar Schindler beobachtet aus der Ferne, wie ein jüdisches Ghetto aufgelöst wird und Leute rausgejagt werden und von den Nazis abgeschleppt werden und so. Und dann sieht er dieses eine kleine Mädchen im roten Kleid, das da über die Straßen irrt und aber von niemandem so richtig wahrgenommen wird. Und das ist die einzige Farbe, die wir in diesem Film sehen, dieses rote Kleid von diesem Mädchen. Und das werden wir später nochmal sehen und das ist wirklich gut gemacht und es ist so sehr, sehr, sehr pointiert gesetzt und das erzeugt meiner Meinung nach genau die richtige Emotion. Den würde ich auch gerne mal, glaube ich, im Podcast besprechen. Ui. Also auch gerade auch aus der Hinsicht, wie kann man, also kann Hollywood das leisten? Kann ein Steven Spielberg das leisten, ein Drama über die Shoah zu machen? Funktioniert das? Ist das dann einfach nur Genozidkitsch oder ist das mehr? Meiner Meinung nach ist es mehr und trotzdem sehe ich diese kritischen Punkte daran. Okay. Ja. Bin mir nicht sicher, ob ich den Film richtig gesehen habe, ehrlich gesagt. Oh, wow. Krass. Okay, interessant. Ja. Vielleicht gucken wir den mal zusammen, ja. Okay, das war unsere Liste. Gehen wir wieder zurück in den Film. Das war unsere Top 3. Kommen wir also wieder zurück in den Film und wir haben noch gar nicht über das Ende geredet. Das Ende. Die Schule verbrennt, alle sind glücklich. Ja, aber sie lächelt. Ja. Also, wenn ich jetzt sowas erlebt hätte, ja, ich komme aus der Schule raus und gehe da die Straße lang. Also, zum einen hätte ich vielleicht auch ein anderes Ziel als sie, zum Beispiel entweder die Polizei oder keine Ahnung. Aber gut, wir wissen nicht, wo sie hin will. Aber dann würde ich vielleicht auch nicht auf diese Art und Weise lächeln. Gibt es da etwas, eine Interpretation, die du irgendwie bevorzugst? Sie ist erwachsen geworden. Sie ist aufgewacht. Sie hat abgeschlossen mit diesem Teil ihres Lebens. Okay. Und jetzt geht es in eine strahlende Zukunft. Was wäre denn deine Interpretation? Sie ist von der Hexe besessen? Ja, was ist denn damit? Also ich meine, es gibt da zwei Sachen. Entweder die Hexe ist jetzt bei ihr, also sie ist von der Hexe besessen, oder sie hat die Hexe besiegt, also hat sie ihre Kräfte. Oh, das ist doch das eigentliche Traditionelle, oder? Das gehört auch zum Erwachsenwerden dazu, dass man Hexenkräfte erlangt. Ja. In einer Ballettschule in München oder Bielefeld. Nee, Freiburg. Ja, es ist auf jeden Fall, es ist irgendwie ein cooles Ende. Es passt halt auch irgendwie, ne, zu der Gesamtatmosphäre. Ich weiß nicht, mich hätte es irritiert, muss ich sagen, weil wir nichts davon erzählt bekommen, was ich jetzt rein fantasiere. Und das ist auch, glaube ich, nicht das, was er da irgendwie will. Aber warum lächelt sie? Ich finde es eine sehr seltsame Entscheidung. Irgendwie kommt mir das komisch vor. Ich finde das ganze Ende super, super trashig. Ja, es ist voll. Wirklich, wie sie da, was ist das für eine Auflösung? Sie ist plötzlich unsichtbar, sie macht trotzdem den Dolch da in den Hals oder was auch immer, wohin auch immer. Und das war's. Also es ist ja keine Klimax, keine Richtung. Es ist irgendwie so Hals über Kopf, ne? Und dann ist es auch schon vorbei. Und genau, es ist, Aber es passt in diesen Rahmen der Nichts-Story, ne? Es ist nichts, was groß dahin führt. Es ist nichts groß, was da geschieht. Und dann ist es auch irgendwie vorbei. Und das Krasse ist, ich habe den Film jetzt echt schon ein paar Mal gesehen. Ich vergesse immer wieder so ein bisschen die Handlung und erinnere mich nur an diese Bilder, weil die Handlung so gaga und drüber ist. Und wir könnten jetzt natürlich auch nochmal drüber reden, dass Dario Argento von Thomas de Quincey inspiriert wurde und dass diese Hexengeschichten und jene Hexengeschichten. Irgendeine Mutter von irgendjemandem, ich glaube nicht von ihm, hat erzählt, dass sie irgendwo, ich glaube, Violine gelernt hat auf einer Schule, wo angeblich genau solche Sachen passiert sind. Und da kommt dann das her. Es ist nicht wichtig, weil es so ein Motivgemenge ist. Ja. Weil es so ein Motivgemenge im Traum ist. Und deswegen ist alles irgendwie drunter und drüber. Hm. Und es ist nicht wichtig, was die Hexen da konkret vorhatten, wer diese Helena Markos tatsächlich ist, was sie gemacht hat und so weiter. Hm. Das spielt letzten Endes keine große Rolle. Aber warum nicht? Ich will den Film hätte ich gerne gesehen. Haben wir das nicht das letzte Mal schon festgestellt? Wichtig ist nicht, dass du die Hexe ermordest, sondern wichtig sind die Freunde, die du auf dem Weg dorthin kennengelernt hast. Aber es sind alle verbrannt. Ja, das stimmt. Obwohl, die meisten davon sind im Bolschoi-Theater. Und ihre Einladung ist in der Post verloren. Ja, sowas aber auch. Schlimm. Meine Güte, und wie sie sich erinnert an, was die Frau da gesagt hat, sie rausgerannt ist. Das ist totaler Quatsch. Du musst an den Lilien da diese Sachen drehen. Kompletter Quatsch. Aber vor allem schreit sie das ja in die Schule rein, ne? Ja. Das heißt, sie schreit das einer Mitschülerin zu, um ihr zu sagen, geh dahin und begib dich in die Gefahr, in der ich gerade war. Was soll das? Sie wird doch getötet. Sie kriegt doch ihre Bestrafung dafür, dass sie den Quatsch macht. Wie fandst du denn die Musik? Goblin, kannst du damit was anfangen? Ist das geil? Ich weiß es nicht. Ich war so erschlagen von allem, dass diese Musik natürlich ein Tropfen aus dem heißen Stein war und ich dann irgendwie, ich weiß nicht, ich befinde mich in so einem seltsamen Zustand zwischen A und B, zwischen Tod und Nicht-Tod, zwischen Fass ist übergelaufen und Fass ist noch so halb leer. Schrödingers Filmrezeption. Ganz genau das. Der Film hat genau das erreicht, was er wollte und sollte. Bester Film ever, oder? Also wir sind uns ziemlich einig gerade, dass das einfach mal der beste Film ist, den wir bisher in diesem Podcast besprochen haben. Das ist das beste seltsame Etwas, was wir je besprochen haben. Ich habe so eine merkwürdige Masse vor mir und ich weiß jetzt nicht, wo ich das hinziehen soll. Aber du warst von Flash Gordon, warst du glaube ich auch begeistert. Flash Gordon. Also, umarme den Trash. Oh. Gott. Freu dich an den Symbolen und Motiven und hab einfach ein bisschen Spaß. Ja, wenn ich mal nicht weiter weiß im Leben, dann gucke ich mir die Odokir-Sache an und lass mir einfach einmal Exposition mir monologmäßig alles erklären. Und immer an den Okkultprofessor denken, den du in der Tasche haben sollst. Ja, richtig. Sehr, sehr wichtig. Und was ist das für ein Scheißarzt, der dir sagt, ja, du brauchst einfach Wein. Jeden Abend Wein. Ja. Dann wird das alles schon wieder weg. Das waren die 70er. Und es gab eine kleine schöne Liebesgeschichte, die sich hätte andeuten können. Ja. Der Typ, aber der gehörte ja dann blöderweise dazu. Ja, nee, der Typ, das war schräg. Dieser, wie habe ich ihn genannt? Cute Boy. Er ist auch irgendwie, er kriegt, glaube ich, einen Namen, aber ich habe ihn vor allem als Cute Boy die ganze Zeit notiert. Nee, aber die eigentliche Liebesgeschichte ist ja die zwischen Sarah und Susie. Dieses zarte Band, was im Erwachsenwerden geknüpft wird. Mm. Und was bestehen würde, wenn die eine nicht in Fake Stacheldraht fallen würde. Wie doof ist es übrigens, dass sie erst dahin zieht, raus aus der Schule, mit jemandem eine Freundschaft anfängt, wir denken dann, okay, es geht in diesem Film also um diese Freunde und dann ist die plötzlich weg und dann taucht sie nochmal auf, das ist Olga oder so. Diese Olga ist ja, die ist ja böse, also nicht böse, aber diese Olga ist ja so, das ist ja die, die sagt, ich habe gehört, wenn man mit S anfängt, dann ist man eine Schlange. Kindisches. Die wird, glaube ich, nur eingeführt, damit Susie sich mit Sarah anfreunden kann, damit wir einmal sehen, diese Olga, das ist ein Miststück. Bei der willst du nicht übernachten. So, jetzt gehst du mal zu der Susi, zu der Sarah und da fühlst du dich wohl. Okay, also, du darfst jetzt gerne nochmal ein Fazit sagen. Das Urteil. Fantastischer Märchenhorrorfilm. Unbedingt ein Muss-man-sehen-Film. Laut, schräg, wild, spaßig und mit sehr vielen interessanten Gedanken, die sich erst beim zweiten oder dritten Sehen offenbaren. Oder im Gespräch mit Plor. Und das sage ich, ich bin kein Shallow-Fan, aber dieser Film ist einfach nur der Hammer. Also, ich glaube, es ist kein Wunder, dass jemand davor gesessen hat und gesagt hat, das geht doch besser, das machen wir nochmal. Und dann einen eigenen Spin darauf macht und vielleicht einen ganz guten Film daraus gemacht. Ich habe immer gehört, dass er ganz gut sein soll. 2018 oder wann war das? Ja, Luca Guadagnoli, der ein fantastischer Regisseur ist. Und dieser Film wird zumindest von den Fans vom Original, wird dieser Film echt nicht gemocht. Also ich hatte eher so das Gefühl, als ich nochmal so quer gehört habe und gelesen habe, ja, dass viele sagen, nur langweilig, doof, all. Okay. Ich fand, das war ein toller Film. Es war ein super Remake, hat wenig mit dem Original zu tun, nimmt sich natürlich viel ernster, okay, viel düsterer. Aber von Luca Guadagnino, dessen Namen ich nie gut aussprechen kann, aber der unter anderem Bigger Splash, Call Me By Your Name, gedreht hat, der wirklich ein fantastischer Regisseur ist. Meiner Meinung nach gehört er wirklich zu den richtig starken Regisseuren unserer Zeit. Hm. Ein guter Film, auf jeden Fall. Absolut sehenswert auch. Hm. In gewissem Sinne auch besser als das Original, weil er halt nicht so trashig ist. Und Tilda Swinton ist dabei. Allein dadurch ist natürlich der Film schon dreimal so gut. Ja, das stimmt wohl. Okay, für mich hat dieser Problem... Ja, dieser Film... Für mich hat dieser Film so viele Probleme. Mit dem Blinden angefangen, was einfach wirklich unstreitbar nicht klar geht und einfach nicht gut ist. Aber auch, dass ich einfach nicht reinkomme, weil alles all over the place ist und ich nicht erzählerisch einfach nicht reinkomme und alles so kitschig ist und ich eigentlich diese Tapete bei mir zu Hause an der Wand hatte. Und hier in diesem Film denke ich mir, warum habe ich diese Tapete jemals ausgesucht? Weil die so nur kitschig ist, inszeniert ist in diesem Film, nichts Echtes hat und das alles irgendwie eine Distanz aufmacht, die mich nicht mal den Horrorfilm darin sehen lässt, obwohl wir Horrorfilmmonat hatten. Also zu deinem Fazit fällt mir da nur eins ein. Hm? Gegen die Entscheidung kann innerhalb eines Monats ab Zustellung schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle beim Verwaltungsgericht in Köln Anfechtungsklage erhoben werden. Mhm. Die vorherige Einlagen, bla bla bla, die Bundesprüfstelle nochmal als Abschlusswort zur Indizierung von diesem Film. Ich habe keine Lust mehr auf lange Einstellungen auf ängstliche Frauen, die hilfebedürftig reinschauen und rumwabern. Das habe ich aufgeschrieben am Ende des Films. Es tut mir sehr leid, aber das ist echt zu viel gewesen. Du wirst den Film lieben, den ich dir nächste Woche aufgebe. Oh nein! Plur, kannst du nicht nochmal überlegen, ob du einen anderen Film nimmst? Ich will das nicht. Oh nein. Oh, das ist aber auch so ein Horrorfilm-Trop irgendwie. Frauen, die jetzt nicht reingucken. Ja. Wenn ihr wissen wollt, worüber wir nächste Woche reden, bleibt noch dran. Nach dem Jingle gibt es die Ankündigung des letzten Horrorfilms für unseren Horrormonat. Johannes, danke, dass du diesen Film geguckt hast. Ja, danke, dass du ihn mir aufgegeben danke, hast. Dass du mich, du dich mit mir, für mich, durch diesen Horrormonat quälst. Ich finde es ganz großartig. Ich weiß immer noch nicht, wie ich diesen Film finde. Das ist unglaublich. Was ist da los? Schlaf nochmal drüber. Vielleicht, ja. Okay, eine Sache noch am Ende, Plur. Ja. Ich war in Wales. Oh, und ja. Ich war in London. Ja, 2 Wochen lang. Ich habe dich vermisst. Ich habe dir natürlich was mitgebracht. Yay! Wie man das so macht. Sie sind noch original verpackt, glaube ich. Oh. Ich muss das jetzt hier auspacken. Flor muss das jetzt auspacken. Das sind 2 Sachen. Unsere Tradition, naja, eins aus Wales und eins aus London. Unsere Tradition ist, dass wir uns gegenseitig Dinge mitbringen, die wir vom Abreise- oder Anreiseort. Oh, fantastisch, das ist Wales. Das ist ein Drache, oder? Das ist ein Drache. Und ich finde, dass Wales eine der besten Flaggen auf der ganzen Welt hat. Das ist so ein mystischer Drache auf Hammer. einem Coaster. Ein auf ein, genau, so eine Art Bierdeckel. Also man muss halt. Der Preis ist noch dran, sehr gut. Sache drauf. Ja, super, sehr gut. Und noch ein Bierdeckel? Ja! Du hast mir 2 Bierdeckel mitgebracht. Oh! Die Queen! Da ist der Preis auch noch drauf, glaube ich. Scheiße, warum habe ich das alles nicht abgemacht? Auf die Queen! Er hat mir die Queen als Bierdeckel mitgebracht. Mit Todesdatum, oh. Mit Todesdatum. Meinst du, die haben das nachher draufgedruckt? Oh, dass die Dinger vorher ohne Todesdatum waren? Und dann haben sie die alle wieder eingezogen und haben gesagt, lass uns mal noch Geburts- und Todesdatum eintragen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ah, wir vermissen dich. Die Queen ist das Kitschigste, was ich hier gesehen habe. Liebeles. Wir vermissen dich. Ja, ist es. Ja. Wow, Wahnsinn. Es ist ein, um das noch zu sagen, genau. Es ist einmal ein Bierdeckel mit einem roten, ein schwarzer Bierdeckel mit einem roten Drachen aus so, wie heißt das, so Schiffer? Ja, genau, Schieferzeug. Schiefer, genau. Schön. Und dann ist es ein Bild von der Queen, ich würde behaupten, in sehr jungen Jahren. Ja. Also auch ein Bierdeckel, aber für ein deutlich größeres Glas. Und Zepter auf dem Thron, das Bild habt ihr vielleicht sogar schon gesehen, relativ blasse Farben. Und sie schaut in die Kamera und sie ist jung, ja. Sie ist wahrscheinlich so Mitte 20, Ende 20. Ja, könnte hinkommen. Und da drüber steht in goldener Schrift Queen Elizabeth II. 1920 bis 2022. 1926 bis 2022. Ja, okay. Schön. Ich hatte Dinge in der Hand, die dir vielleicht sogar in deinem Haushalt hätten helfen können. Nein, aber das wäre, Ziel. Nein. Das war. Das Geile ist ja, ich mache Herbsturlaub in Templin. Ich bin mal gespannt, was ich da finde. Das wird eine Herausforderung. Okay, schön. Na dann, Ich würde sagen, ihr hört euch nochmal den Jingle an und freut euch auf unsere Ankündigung, was wir nächste Woche haben. Und an euch da draußen, vielen Dank, dass ihr das durchgestanden habt mit mir zusammen. Danke, Party! Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ich habe echt lange mit mir gehadert. Ja. Tatsächlich, wirklich überlegt, ob ich dir den Film geben will. Er gehört zum Genre, um das ich auch immer einen Bogen gemacht habe, wenn es darum geht, dir Filme zu geben, weil es wirklich ein hartes Genre ist. Okay. Es ist die New French Extremity, Anfang des 21. Jahrhunderts, also so 2000 bis 2010 oder so, okay, sind verschiedene Filme entstanden. Also sowas wie Climax? Genau, Climax ist von Gaspar Noé, ist nicht nur Horrorfilme in der New French Extremity entstanden. Gaspar, ja, Noé hat eher so Thriller und so merkwürdige Sachen gemacht. Ja. Aber es gab auch Horrorfilme in der Ecke und wirklich harte und brutale Horrorfilme. Hm. Das, was man als extremen Horror bezeichnen würde. Ach du Scheiße. Und der aber wirklich so bei mir am stärksten in Erinnerung geblieben ist, weil, also es sind auch ganz viele Scheißfilme in der Zeit entstanden. Ja. Aber der wirklich bei mir in Erinnerung geblieben ist, weil er so eine Metaebene hat, die voll faszinierend ist, ist der Film Martyrs. Okay. Aber das ist ein berüchtigter Film und ich bin jetzt schon wieder am Zweifeln, ob das richtig ist, ihn dir zu geben. Es ist ein Film, wo damals, als er rauskam, deswegen habe ich ihn geguckt, hieß es: Traut ihr euch, diesen Film zu gucken? So ungefähr. Das ist doch eine blöde Marketingmasche, hör mal. Weil der Film wirklich düster und wirklich hart ist und das Thema Gewalt eine große Rolle spielt. Okay. Und ich finde, es ist ein guter Film, aber es ist was komplett anderes als das, was ich dir diese Woche gesehen habe. Ne? Da gibt es wenig Platz für Selbstironie und, okay, Humor und locker. Also wenn man irgendwie hofft, so, dass ein bisschen Humor was auflockert. Ja. Der Film hat vielleicht sogar ein, zwei unfreiwillig komische Momente, vielleicht findest du die. Aber es ist ein Film, der sich sehr ernst nimmt und der sein Thema sehr ernst nimmt. Aber es ist auch ein Film, der sich mit dem Genre auseinandersetzt, meiner Meinung nach. Und keine Ahnung, ich bin gespannt. Also der erste echte Horrorfilm, den du in diesem Monat auspackst? Das waren alles Horrorfilme. Ich wollte ja so ein, Horror ist halt mehr als, keine Ahnung, was du als Horrorfilm, was ist für dich der echte, was ist für dich der prototypische Horrorfilm, an den du gedacht hättest? Damit ich sagen kann. Get Out, Jordan Peele. Okay, ja, Get Out ist ja auch schon mehr, ist ja auch ganz viel Satire und Comedy. Ja, ja, ja. Ich finde halt, Horror ist einfach mehr als, keine Ahnung, als Conjuring. Und ich finde deswegen so eine Bandbreite von Horror ist ganz spannend. Aber ja, es ist tatsächlich, es ist wahrscheinlich der von diesen Filmen jetzt, der am ehesten in die Richtung Horror geht. Der richtig, also der wirklich, das ist, glaube ich, was du auch als Horror verstehst. Mm. Und ich weiß nicht, ob das so geil ist, dir den zu geben. Echt nicht. Ich bin gespannt. Du bist so unschuldig, ich will dich nicht vernichten. Oh Mann. Aber dann ist auch wirklich erstmal Ruhe mit Horror und vielleicht ist es auch gut so. Und dann gebe ich dir als nächstes wieder sowas wie Blues Brothers. Okay, Blues Brothers ist gut, aber das haben wir jetzt leider schon hinter uns. Also, ja, wir reden nächste Woche über Martyrs und das ist ein harter Film. Ja, okay. Aber danach haben wir unsere 200. Episode und da freue ich mich schon sehr drauf. Dann machen wir Party, Party, Party und dann auf die nächsten 200 Episoden. Ja, geil. Okay. Genau, dann könnt ihr, in zwei Wochen könnt ihr mit uns anstoßen auf die 200. Und ansonsten euch danke fürs Zuhören, wie immer. Ja, wir hören uns nächste Woche. Schaut euch den Film an, geht durch die Hölle mit mir zusammen und dann werden wir das Ganze besprechen. Bis dahin. Bis dann, ciao. Ciao.